MDR Figaro. Hörspiel. Und das ist heute dem Schauspieler Rolf Ludwig gewidmet, der übermorgen, also am 28. Juli, 90 Jahre alt geworden wäre. Wir bringen eine Hörspielkomödie des britischen Autors Don Haworth. Dass es sich hier um die besondere Form des englischen Humors handelt, verrät schon der Titel: Die abenteuerlichen Tode des Mr. Pruin. Besagter Herr ist in ein Altersheim gezogen, doch die Gesellschaft alter Männer ist nicht gerade das, was er sich für seinen Lebensabend wünscht. Und so trifft er sich täglich mit der freundlichen Mrs. Thatcher zum Tee, macht ihr den Hof und unterhält sie mit aufregenden Geschichten seiner tollkühnen Abenteuer, was beiden das Herz erwärmt. In der Rolle des mitreißenden Schwadronneurs erleben Sie den Schauspieler Rolf Ludwig. Dass er diese Rolle nicht nur brillant verkörpert, sondern dass sie ihm wie auf den Leib geschrieben ist, davon können Sie sich im Anschluss an dieses Hörspiel überzeugen, in seiner Lesung aus seiner Autobiografie nüchtern betrachtet. Die abenteuerlichen Tode des Mr. Pruin. Ein britisches Hörspiel von Don Haworth. Und eines Morgens kamen von uns dann nur noch 6 vom Patrouillenflug zurück. Nur 6? Ja. Was Sie nicht sagen. 6 Piloten und Beobachter waren wir danach im Casino zum Frühstück. Nicht ein einziger mehr. Da ist Mrs. Raymond mit dem Tee. In einem französischen Schloss war das. An einem langen Tisch. Wie bei uns hier, auf den Landsitzen der Herrschaften. Mit diesen riesenlangen Tischen. Und prächtigen Kandelabern. Ja, ich habe manchmal beim Servieren geholfen, wenn sie Gäste hatten. Bei Taufen oder zu Jagden. Zu Jagden? Na, das kennen Sie doch. Oh ja. Ich habe schon auf mancher Jagd mein Leben gelassen. Das glaube ich Ihnen gern. Oh, Mrs. Raymond, Mr. Pruin und ich, wir haben wirklich vieles gemeinsam. Dann trinken Sie Ihren Tee wohl jetzt immer mit Mrs. Thatcher, Mr. Pruin. Falls er sich nicht lieber zu den Herren setzt. Ich ziehe Ihre Gesellschaft vor, Mrs. Thatcher. Besten Dank, Mrs. Raymond. Würden Sie morgen früh um 22:30 in mein Büro kommen, Mr. Pruin, damit wir Ihre Aufnahmepapiere fertig machen können? Aber gern, selbstverständlich. Danke vielmals, Mrs. Raymond. Milch, Mr. Pruin? Oh, bitte gern. Hoffentlich fühlen Sie sich jetzt nicht gegen Ihren Willen gezwungen, hier zu bleiben. Ganz und gar nicht, Mrs. Thatcher. Herren sind vielleicht doch lieber mit Herren zusammen. Aber nicht mit so alten Knackern, Mrs. Thatcher. Und da sind die hier. Wenn man mit denen zusammen ist, kommt man sich ja vor, als stünde man schon mit einem Fuß im Grab. Um Himmels Willen, Mr. Pruin, munter und frisch wie Sie sind. Das ist hier übrigens ein sehr nettes Altersheim. Man sitzt so da und schaut in den Garten und hofft, dass man vielleicht auch noch ein paar Mal den Frühling erlebt. Für Leute vom Land wie mich ist der Herbst die schönste Zeit. Mehr noch als der Frühling. Das Obst ist gepflückt, die Ernte eingebracht. Das ist eine köstliche Jahreszeit. Und das Eichhörnchen hat sich seinen Vorrat an Nüssen zugelegt? Oh ja. Sie stammen aber nicht vom Land, Mr. Frühling. Nein. Und was, wenn man fragen darf, haben Sie früher gemacht? Beruflich meine ich. Ich habe ein aktives Leben geführt. Oh. Ja, ein sehr bewegtes. Ich verstehe. Und darum, wie gesagt, lege ich auch keinen Wert auf die Gesellschaft dieser alten Trottel hier, Mrs. Fletcher. Wenn die ohne Hilfe bis zum Gartenhaus kommen, denken sie schon, sie haben den Nordpol geschafft. Im Winter haben wir immer früh die Läden geschlossen und dem Ticken der alten Uhr zugehört. Und mein Vater hat uns Kindern aus der Bibel vorgelesen. Der Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Man kann es nicht treffender sagen. Ein großartiges Buch, diese Bibel. Ich hatte dann selbst 6 Kinder. Mhm. Und an Winterabenden, als sie noch klein waren, haben wir immer auf das Knirschen von Mr. Thatchers Stiefeln auf dem gefrorenen Weg gewartet. Wenn er von der Arbeit heimkam. Ja, aber wir haben seine Schritte oft mit anderen verwechselt. Nur der Hund, unser Cap, kannte sie unfehlbar. Wenn er die Ohren spitzte, wussten wir, jetzt ist das wirklich. Dann gab es sicher allerhand Trubel. Och, und wie! Aber im Sommer noch mehr. Besonders beim Heuen, als es noch keine Maschinen gab. Da hat jeder mitgeholfen. Auch die ganz Alten und die Allerjüngsten. Schon als kleine Mädchen, wir konnten noch kaum gehen, waren wir dabei und haben die Reste zusammengehakt. Und wie unsere Arme dann brannten von der Sonne. Wir konnten nachts nicht schlafen. So weh taten sie. Und zu Ostern grüßten sich die Leute mit »Christ ist erstanden«. Oh, das kennen Sie auch, Mr. Froon. An einem Ostertag hat Mr. Thatcher vor der Kirche auf mich gewartet. Tatsächlich? Ja, am Ostersonntag war es. Och, er war damals noch fast ein Junge. Rot geworden wie eine Tomate ist er unter seinem Sonntagshut, als er fragte, ob er mich heimbegleiten durfte. Eine hübsche Erinnerung. Als er starb, war es Herbst. Eine melancholische Jahreszeit. Nicht für uns Leute vom Land, Mr. Froon. Wie gesagt. Ich habe auch einmal im Herbst mein Leben gelassen. Wie Mr. Thatcher. Aber in der Fremde, fern von den Meinen. An der Stelle, wo die Sägemühlen stehen, ist der Fluss so breit, dass man ihn hätte für einen See halten können. Und in den Wäldern oben waren die Kameraden Tag und Nacht am Fällen, um den Plan zu erfüllen, bevor das Wasser fror und die Stämme nicht mehr stromabwärts geflößt werden konnten. Dann waren Sie also Holzfäller, Mr. Froon. Ich war Gehilfe des Sägemeisters im Werk Leuchtender Stern. An sich bestand keine Notwendigkeit, mit dem Antreiben den Holzschritt zu halten. Maschinen frieren nicht ein. Wir hätten es auch den Winter über zersägen können, aber es gab eine Vorschrift, nach der aufgearbeitet werden musste, was ankam. Und die war zu befolgen. Ich verstehe. Ah, wir haben rund um die Uhr geschuftet. Der Meister, ein sehr starker Riese, ging uns mit gutem Beispiel voran. Stamm um Stamm hob er mit seinen muskelstrotzenden Armen vor die Säge. Aber oft konnten wir vor Müdigkeit die Augen kaum noch offen halten. Wir waren vor Erschöpfung wie gelähmt und wurden selbst ganz hölzern und steif, sodass der Riese einmal am Ende einer langen Nacht versehentlich auch mich ergriff und... Guten Morgen. Guten Morgen, Mrs. Thatcher. Lassen Sie sich nicht stören, Mr. Froon. Lesen Sie Ihre Zeitung ruhig weiter. Ich wüsste kein Vergnügen, das ich um Ihretwillen nicht gern unterbrechen würde, Mrs. Thatcher. Bitte bleiben Sie. Wie ich höre, hat sich heute Nacht wieder einer dieser alten Burschen davongemacht. Wie? Sich davongemacht? Das Zeitliche gesegnet. Den Rollladen heruntergelassen, ins Gras gebissen, das irdische Jammertal verlassen. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet ich einmal in einem solchen Haus landen würde, wo alle im Bett ihren letzten Schnaufer tun. Mr. Thatcher war im Geschirr, sozusagen. Gereicht ihm zur Ehre. Auch ich bin jedes Mal gestiefelt und gespornt gestorben. Aha. Ja, jedes Mal. Das heißt, mit einer Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regel. Als mich der Kardinal mit seiner Maitresse im Bett erwischte. Oh. Er ließ mich ohne viel Federlesen in siedendes Öl werfen. Oh, du liebe Zeit. Ja, ja, ja. Und deshalb geht es mir gegen den Strich, dass ich als der Sohn so viel der alte Bock hier eines Nachts still dahinscheiden soll. So darf man nicht denken, Mr. Froon. Es gibt so viel, wofür es zu leben lohnt. Sehen Sie, der Regen hat aufgehört. Die Vögel kommen wieder. Und unsere ganze Vergangenheit liegt vor uns. Also, ich habe gesagt, Miss Christina, du isst mir deinen Käse auf. Und ich habe gesagt, Mr. Christian, du isst mir deinen Käse auf. Oder es gibt keine Schleife im Saal. Oder bei Gott, du hast deinen letzten Käse gegessen. Es ist meine Pflicht, dich zu warnen, habe ich gesagt. Mit äußerstem Ernst, zu meinem größten Bedauern. Falls das Loch im Kleid nicht sofort geflickt wird, kommt es zum Krieg zwischen unseren beiden Seiten. Und es gibt kein Zurück mehr. Ab morgen früh, 08:00 Uhr. Punkt. Ich plaudere sehr gern mit Ihnen, Mr. Froon. Ja, bei unseren Tete-a-Tetes, wie man am Ketosee sagt. Wirklich? Unter Diplomaten. Ah, da gibt es sicher auch viele Damen. Ja, durchaus. Und Champagner und Kandelaber? Oh, ja. Ah, elegante Damen? Ausgesprochene Schönheiten, ja. Oh. Aber keine, die Ihnen, Mrs. Thatcher, das Wasser reichen könnte. Nein, nein, nein, nein, nein, bestimmt keine, die Ihnen das Wasser reichen könnte. Auf dem Gänsemarkt habe ich einmal meinen Vater verfehlt. Und ich im Wembley-Stadion einen Elfmeter. Ich habe meine Unschuld in einem Weizenfeld verloren. Oh, und ich mein Vermögen in Las Vegas. Ich bin zu nachsichtig mit den Gästen gewesen. Und ich zu wenig nachsichtig mit den Feinden. Alle kamen sie aus dem Krieg zurück, nur Jack nicht und Tom. Und ich nicht. Wir können uns wirklich gut unterhalten. Oh ja? Oh ja, das können wir. Heute Nacht ist wieder so ein alter Knabe abgekratzt. Was Sie nicht sagen. In seinem Bett. Sanft entschlafen. Oh je. Jetzt muss ich aber gehen, Mrs. Thatcher. Mr. Froon wird schon ungeduldig sein. Und ich wundere mich über seine Schüchternheit. Ein Mann, der so viel erlebt hat. Mr. Froon, kommen Sie doch her. Ich stelle Ihren Tee zu Mrs. Thatcher. Verbindlichen Dank, Mrs. Raymond. Übrigens sind Ihre Bücher eingetroffen, Mr. Froon. Da werden Sie sich noch mehr zu Hause fühlen. Ich lasse Sie auf Ihr Zimmer bringen. Sehr liebenswürdig, Mrs. Raymond. Na, wollen Sie nicht Platz nehmen, Mr. Froon? Doch. Doch, doch, doch, doch. Ich, also, wenn ich darf. Aber ja, setzen Sie sich. Soll ich eingießen? Mrs. Thatcher. Mr. Froon? Ich möchte Ihnen gern etwas überreichen. Ja, hier. Eine Rose. Oh, was für eine wundervolle Rose. Selbst ausgesucht beim Gärtner. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Nun setzen Sie sich aber. Ich bin nicht sehr geübt in solchen Dingen, Mrs. Thatcher. Mr. Thatcher hat da zweifelsohne. Oh, Mr. Thatcher hatte ein gespannt Pferde. Das war ein Vorteil. Wenn ich als junges Mädchen am Feld vorbeikam, brachte er seine Rösser beim Pflügen so in Feuer, dass die Möwen kaum hinterherkamen. Natürlich habe ich immer so getan, als sehe ich es nicht. Vor solchen Raffinessen strecke ich die Waffen. Aber Nicht vor den Damen selbst. Oh, oh, oh, oh. Naja, an denen hat es doch bei Ihnen nie... gefehlt. Oh nein, nein, nein, nein. Im Gegenteil, Mrs. Fletcher. Das hat auch zu meinem Tod geführt, als man mich vom Pier ins Wasser jagte. Ich wurde sofort von Raubfischen gefressen. Haien, glaube ich. Liebe Güte. Meine dritte Saison im Hypodromtheater. Ein Artist, Mrs. Fletcher, wird von den Frauen belagert, fast den ganzen lieben Tag über. Und da gab es mehr als 20 Damen. Ich kam mir vor, ja, wie soll ich sagen? Ich kann mir's denken. Wirklich? Wie ein Zuchthengst auf einer Koppel voller Stuten. Das ist es. Genau. Ich war der Lage nicht gewachsen, Mrs. Fletcher. Der spanische Messerwerfer empfand es als Beleidigung, dass ich mich für seine Frau nicht auch noch interessierte. Dann war da meine Hauswirtin und deren Tochter und die singenden Vierlinge und die Frau des Chauffeurs, des Bürgermeisters und die Postkartenverkäuferin und die Badewärterin. Dabei möchte man doch manchmal einfach nur die Zeitung lesen. Und die hat man sie nicht lesen lassen. Nein, sie lauerten mir in meiner Garderobe auf. Liebeshungrige Damen in erschreckender Anzahl. Das war grauenvoll, grauenvoll. Schließlich jagten sie mich zum Theater hinaus, die Promenade entlang bis zur Spitze des Piers. Blieb mir nichts anderes übrig, als zu springen. Mein Vater hatte bestimmt, dass sein Nachlass zwischen uns Kindern aufgeteilt werden sollte. Mhm. Auf jeden kamen 3 Schilling, 4 Pence und 1/8 vom Gemüseland. Nach einem Leben voller Mühe und Plage. Er war ein guter Mann. Wenn er von einer Reise zurückkam, hat er uns immer geneckt und gesagt, wir sollten in seinen Manteltaschen nach Mitbringseln suchen. Aber wir haben ihn gefürchtet. Geliebt und gefürchtet. Mhm. Unsere Kinder haben Mr. Fletcher nicht gefürchtet. Er war die Sanftmut selbst. Am Weihnachtsabend saßen wir einmal zu 14 beim Essen. Und als es gerade am fröhlichsten war, musste er weg. Da machte er einen Witz, über den ich noch heute lachen muss. Oh, Verzeihung. Entschuldigen Sie. Liebe Mrs. Fletcher. Ach, es war nur ein ganz kleiner Witz. Ich würde ihn trotzdem sehr gern hören. Ach, John, der Jüngste hatte gesagt, warum musst du fortgehen, Vater? Es ist doch Weihnachten. Und Mr. Fletcher sagte, das weißt du, John, und ich weiß es auch, aber die Kühe sind dumm, die wissen es nicht. Das ist eine gute Antwort, ja. Ja, er war eine so gutmütige Natur. Während der Jagdsaison gab's unter den vornehmen Gästen immer ein paar, die sich einen Spaß draus machten, den Treibern eine Ladung Schrot aufzubrennen. Ein Oxford-Professor, der nie auch nur eine Ente heruntergeholt hatte, nahm regelmäßig Jahr für Jahr Mr. Fletcher aufs Korn. Ja, er war ganz sicher, dass der es ihm nie übel nehmen würde. Das kenne ich. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht war es nur der Bruchteil einer Sekunde, vielleicht auch mehr. Nachdem das Erschießungskommando Feuer gegeben hatte, war in mir jedenfalls nichts als tiefes Erstaunen darüber, dass sie mich getötet hat. Eine Exekution, Mr. Frohn? Meine eigenen Kameraden. Verstehe. Die Dörfer in den Ebenen und in der Sierra sollten sich auf ein Zeichen hin erheben. Oh. Und während Lastwagen durch das Land fuhren zur Verstärkung der Provinzgarnisonen mit Soldaten, die amerikanische Waffen trugen, verstehen Sie? Sollten die Arbeiter im E-Werk den Strom abschalten und die Hauptstadt lahmlegen. Verstehe. Ich führte das Kommando in einem Dorf hoch oben in der Sierra. Der Priester, ich hatte den Verdacht, dass er ein Doppelagent. Nein, ein Geistlicher. Wir erhoben uns, wie vereinbart, schossen die Großgrundbesitzer nieder, stürmten die Polizeistation. Bravo. Aber der Beginn des Aufstands. Niemand hatte mich informiert. War verschoben worden. Die Kameraden vom E-Werk hatten irgendeine Schwierigkeit und konnten nicht rechtzeitig abschalten. Du liebe Zeit. Ich erhielt den Befehl, die Operation abzubrechen und die Waffen in Sicherheit zu bringen. Dialektisch gesehen gewiss eine korrekte Entscheidung. Aber die Leute waren nun einmal auf dem Vormarsch. Sie wollten den Kampf? Mit Recht. Die Armee rückte mit Tanks und Artillerie und Helikoptern an. In dem Priester übrigens hatte ich mich getäuscht. Er fiel mit dem Gewehr in der Hand. Die Ruinen seiner zerbombten Kirche hatte er mit seinen Schäflein bis zum letzten Atemzug verteidigt. Ein guter Christ, Gottlob. Ich hielt mich eine Woche lang in einem Zuckerrohrfeld versteckt. Und als die Kameraden mich fanden, hing mir die Zunge schwarz aus dem Mund. Oje, oje. Die Anklage, erhoben wegen der Fortsetzung des Kampfes, lautete auf verräterische Disziplinlosigkeit und reaktionäres Verhalten. Die Verhandlung war eine Sache von Minuten. Die Erschießung folgte unmittelbar darauf. Ich stieg immer die Leiter hinauf, um Äpfel zu pflücken. Ich ging immer mit unter, wenn mein Schiff sank. In meinem langen Rock. Mit meiner Seemannsmütze auf dem Kopf. Die Frauen waren sitzern damals. Ach, die Offiziere waren Gentlemen. Im Weizenfeld als junges Ding war ich wehrlos. Ach, wie ich als junger Mann. Gegen die Zudringlichkeiten des jungen Gutsherrn. Gegen das Maschinengewehrfeuer aus dem Busch. Und nachher rollte er zur Seite und drückte die Ähren flach. Alle Hitze verflogen. Mein Körper durchlöchert von Geschossen. Was weiß man schon mit 17? Was alles passieren kann? Ich hätte bis zu meinem 21. Geburtstag gern weitergelebt. Als sein Vater davon erfuhr, hat er ihm eins mit der Reitgerte übergezogen. Dem jungen Hengst? Und ihn zur Marine geschickt. Aber dann kam er auf Urlaub in seiner schönen Uniform und hat mir beide Hände gedrückt und sich mit Tränen in den Augen bedankt. Mrs. Fletcher, ich hoffe, dass auch ich noch Grund haben werde, Ihnen aus überfließendem Herzen zu danken, ehe der endgültige Tod allem ein Ende setzt. Mr. Froon, laufen Sie doch nicht weg! Wie schüchtern er ist. Und ist doch so kühn. Reichlich kühn, Mr. Froon. Etwas sehr kühn. Nur ein Toast, Mrs. Raymond. Ein Toast? Ich habe vorgeschlagen, auf den Nächsten, der stirbt, ein Glas zu trinken. Weiter nicht. Und das beim Frühstück, Mrs. Fletcher, denken Sie nur. Die alten Herren waren ganz verstört. Wenn Sie sich alle schon im Leichenhemd sehen. Nicht jeder nimmt das Ende so leicht wie Sie, Mr. Froon. Der Scherz ist nicht gerade gut angekommen. Ach, diese alten Knacker. Alte Knacker, die schrumpfen schon zusammen, wenn sie das Wort Tod bloß hören. Oh, Mr. Froon, das ist wohl mit allem so, wenn es alt ist und verbraucht. Ganz recht, Mrs. Fletcher. Die gewaltigsten Dinge können auf Stecknadelkopfgröße schrumpfen und zu toter Materie werden. Ein Kollapsar, zum Beispiel. Ein Kollapsar? Ein Stern, Mrs. Fletcher, der zu nichts zusammengeschrumpft ist. Du meine Güte. Ich unterhielt mich damals gerade mit Bert Carpenter. Erst trafen sich unsere Stiefelspitzen, dann stieß Hutrand an Hutrand, dann Kinn an Kinn. Und ich weiß noch, ich sagte, Bert, sagte ich, unser Planet ist am Schrumpfen. Er ist ein Kollapsar. Das ist ja schrecklich. Ein Polizist, der uns so nahe zusammensitzen sah, verdächtigte uns der Unzucht in einem öffentlichen Lokal. Mr. Froh. Er setzte seine Pfeife an den Mund, aber die trillerte ihm den Hals hinunter. Oh. Sein Helm verschwand durch den Gürtel hindurch in seinen Stiefeln. Ich verschwand in Bert Carpenter und alle Gebäude schrumpften und verschwanden, selbst die Bäume. In null Komma nichts waren wir alle. Und alles um uns zu einem unendlich verdichteten Stecknadelkopf zusammengeschrumpft. Einem winzigen, schwarzen I-Punkt, der sich im Universum verlor. Kannten Sie einen Mr. Smithson? Ah, der sich immer geweigert hat, eine neue Batterie für sein Hörgerät anzuschaffen? Der ist gestern Nacht gestorben. Ah, hat sich also auch davon gemacht? Ja, im Schlaf. Ganz sanft. Tja. Tja, ja. Nur, weil man sowas doch immer gern weiß. Ich bedanke mich, Mrs. Fetcher. Ich habe gedacht, das würde Sie vielleicht interessieren, das würden Sie sich vielleicht ganz gern einmal ansehen. Ah, Tapeten? Ich habe Papierstreifen eingelegt, bei denen, die mir besonders gefallen. Ja, zum Beispiel hier. Rosa ist eine hübsche Farbe. Ja, aber ist das nicht vielleicht ein etwas zu lebhaftes Muster? Für eine große Fläche vielleicht, aber für einen Alkoven könnte das ganz gut passen, unter Umständen. Mhm. Ja, sehr gute Qualität, wie es scheint. Woher haben Sie den Katalog? Die Stadt gibt ihn heraus, für die Sozialbauten. Für Anwärter auf alten Wohnungen, unter anderem. Ah, ja. Tja, vielleicht wollen Sie nach Ihrer Mittagsruhe ein wenig darin blättern. Na? Guten Morgen, Mrs. Raymond. Guten Morgen, Mr. Froon. Mrs. Fetcher, hier habe ich etwas für Sie. Den Tee, sehr lieb. Nicht nur. Hier, bitte. Was ist das? Eine Plakette, die der Magistrat den Bewohnern von Cliviger Lane für das gepflegte Aussehen ihrer Straße verliehen hat. Der zweite Preis im Wettbewerb. Aber wieso mir? Die Bewohner von Cliviger Lane können die Plakette ja nicht untereinander aufteilen. Und alle meinen, Ihnen, die Sie so lange dort gewohnt haben, würde sie am meisten bedeuten. Aber nein! Ich gratuliere. Ich auch, von Herzen, Mrs. Fetcher. Sie sitzen ja schon auf Lorbeeren, Mr. Froon. Die Herren haben mir alles erzählt über Ihren Orden. Aber Ehren verpflichten auch, nicht wahr? Das ist natürlich ein Irrtum. Ja, natürlich. Cliviger Lane, ich habe mein Leben lang auf dem Land gelebt. Da haben Sie es. Mr. Fetcher hätte sich schön bedankt für Cliviger Lane. Ach, das glaube ich auch. Mrs. Raymond ist ja bestimmt eine sehr tüchtige Heimleiterin. Aber sogar den Besten unterlaufen Pannen in einer so großen bürokratischen Institution. Nicht wahr? Oh ja, oh ja. Bei der Air Force ist das genauso. Erzählen Sie. Das ist auch so eine große bürokratische Institution. Ja? Ja, ja, ja. Die haben mir zum Beispiel noch Jahre nach meinem tödlichen Absturz Casino-Rechnungen zugeschickt. Da sieht man's wieder. Wir haben damals Kugellagerfabriken gebombt. Mit dem Ziel, die Abermillionen von Kugellagern in alle Winde zu zerstreuen. Aha. Ja, wissen Sie warum, Mrs. Fetcher? Mhm. Damit die Leute landauf, landab nach ihren Kugellagern suchen mussten und so unsere Armee ganz ungehindert vordringen konnte. Ah, Sie waren schon scharfsinnig, unsere Oberen. Scharfsinn ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Aber bitte, erzählen Sie weiter von Ihrem Tod. Dazu ist nicht mehr viel zu sagen. Ich kam nur darauf, als Mrs. Raymond meinen Orden erwähnte. Einen der höchsten. Wurde mir mit der Verpflegungsration überreicht. Himmel und Erde. Mrs. Fetcher flammten nachts auf. So bunt wie die Tapeten hier. Riesige Brände. Gelbe Wegstreifen, rote Markierungen, Scheinwerfer platzender Granaten. Und dazu ein leuchtend grüner Horizont. Aber 10/10 Stratocumulus verdeckten uns das Ziel. 0, 1, 1, 3. Wenn man sich das vorstellt. Dann sah ich das auch. Aus dem rechten Motor herauskam. In dichten, weißen Schwaden. Ich verlor meine Kühlflüssigkeit. Wie unangenehm, seine Kühlflüssigkeit zu verlieren. Aber das war noch gar nichts. Das war gar nichts. Plötzlich höre ich meinen hinteren Maschinengewehrschützen. Jäger! Jäger! Richtung 8! Huch! Nein! Das waren seine letzten Worte. Dann ein Prasseln, ein Knall. Und weg war er. Und mit ihm das ganze Heck. Mit der Kühlflüssigkeit. Mein Gott! Der Steuerknüppel flatterte. Das Seitenruder klapperte wie eine Latte an einer kaputten Gartentür und wir trudelten senkrecht durch die Wolken ab. Haargenau! Auf die brennenden Fabriken zu. Ich behielt aber die Nerven. Wie immer, Mr. Froon, nicht wahr? Welcher Kurs liegt an, Navigator? Brüllte ich. Er war ein famoser Kerl, Mrs. Fetcher. Kanadier. Nur die Ruhe, Captain, sagte er. Nur die Ruhe. Wir sind direkt überm Ziel. Also, falls Sie die Tapeten einmal durchsehen wollen. Gern, Mr. Froon. Und falls es, wenn, Wenn Ihnen vielleicht etwas davon gefällt, würde ich, bevor ich den nächsten Schritt unternehme, ich meine, bevor ich beim Magistrat ein kleines Reihenhaus beantrage, das heißt, einen Mietantrag stelle, natürlich, da würde ich Sie gern, ob Sie meinem Gedanken folgen können, Mrs. Fetcher? Doch ja, ich glaube schon, Mr. Froon. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie den Antrag gemeinsam mit mir stellen würden. Mir ist Ihr Vorschlag eine Ehre. Ich sehe mir die Tapeten an. Nein, bitte bleiben Sie doch. Ich bin ehrlich gerührt, Mr. Froon. Ich freue mich auch immer auf unsere Plauderstunden, aber... Sie sind eine Wohltat in einem solchen Haus, in dem fast jede Nacht einer von diesen alten Knaben sang und klanglos stirbt und in dem die Leiterin nicht einmal die Unterlagen über frühere Wohnanschriften anständig führt. Eine unerklärliche Verwechslung, ja. Ja. Was ich aber sagen wollte... Ja, bitte. Mr. Froon, wir unterhalten uns ja wirklich sehr gut. Ja. Wir haben uns auch gleich gefunden, Mrs. Fetcher. Welch ein Glück. Ja, aber ein gemeinsames Leben. Und sei es auch nur für die kurze Zeit, die uns noch beschieden sein mag. Ich würde nie Mr. Fetchers Platz einnehmen wollen. Und Ihre teuren Erinnerungen an das Knirschen seiner Stiefel auf dem gefrorenen Weg verdrängen oder gar das Geflatter der Möwen hinter seinem Flug auslöschen. Nie, nie, nie würde ich das, Mrs. Fetcher. Sicher nicht, nein. Das glaube ich schon. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken, Mr. Froon. Ja, natürlich, natürlich. Es gibt einfach gewisse Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Gewisse Verschiedenheiten. Verschiedenheiten? Ja, sehen Sie, ich habe ein ganz ruhiges Leben hinter mir. Und Sie so abenteuerliche Tode. Darum möchte ich Sie bitten. Fangen Sie ruhig schon an mit Ihrem Tee, Mrs. Fetcher. Oho, ich warte auf Mister... Ich fürchte, er wird nicht kommen. Ist er nicht etwa... Ja. Mr. Froon ist heute Nacht gestorben. Aber das kann nicht sein, Mrs. Raymond. Seit gestern habe ich nachgedacht. Und nun sitze ich hier, um ihm meine Antwort auf seinen Vorschlag zu geben. Seine Arbeitgeber hielten große Stücke von ihm. Seine Arbeitgeber? Er war Verkäufer bei Bowden, in der Bücherabteilung. In der Bücherabteilung? Sie haben ihm immer noch etwas zum Lesen geschickt. Ich dachte, es tut Ihnen vielleicht gut zu erfahren, wie geschätzt er war. Von wem sprechen wir? Von Mr. Froon. Aber doch nicht von unserem Mr. Froon. Na, der ist doch alles andere als ein Bücherwurm. Wenn er nicht mit Ihnen zusammensaß, hat er nur gelesen. Aber doch nicht unser Mr. Froon. Und ich habe mir schon die Tapeten ausgesucht. Es tut mir aufrichtig leid, Mrs. Fetcher. Vielleicht ist es Ihnen ein Trost zu wissen, dass er ganz friedlich im Schlaf gestorben ist. Ach so. Na dann. Ich wollte es Ihnen nur sagen. Ganz friedlich im Schlaf? Ja. Dann ist es nicht mein Mr. Froon. Lassen Sie seinen Tee bitte hier, Mrs. Raymond. Ich gieß ihm schon ein, wenn er kommt. Die abenteuerlichen Tode des Mr. Froon. Wir brachten ein britisches Hörspiel von Don Horath. Übersetzung Marianne de Barde und Hubert von Bechtolsheim. Dramaturgie Dieter Grollmitz. Die Personen Mr. Froon, Rolf Ludwig. Mrs. Fetcher, Ruth Glöss. Mrs. Raymond, Annemone Hase. Schnitt Jörg Ulrich, Ton Eber Lau, Regieassistenz Beate Roche, Regie Rainer Schwarz. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1987. Im Internet steht Ihnen dieses Hörspiel 7 Tage lang zum Nachhören zur Verfügung unter mdrfigaro.de. In der Rolle des Mr. Fruin hörten Sie Rolf Ludwig, einen der großen Komödianten des deutschen Theaters. Am kommenden Dienstag wäre Rolf Ludwig 90 Jahre alt geworden. Seine Schauspielerkarriere begann Mitte der 50er Jahre mit seiner grandiosen Verkörperung des Truffaldino in Goldonis Diener zweier Herren an der Berliner Volksbühne. Später jubelte ihm das Publikum des deutschen Theaters zu, als er den Drachen in dem gleichnamigen Stück von Jewgeni Schwarz spielte, mit dem er in 16 Jahren 600 Mal auf der Bühne stand. Einem breiten Publikum wird er bekannt mit Filmrollen in Abschied oder Der Dritte und als Kellner Mager in der Verfilmung von Lotte in Weimar an der Seite von Lilli Palmer. Nüchtern betrachtet hat Rolf Ludwig, der im März 1999 in Berlin starb, seine anekdotenreichen Lebenserinnerungen genannt. Daraus hören Sie nun einen Ausschnitt, aufgenommen bei der Buchpremiere am 8. Oktober 1995 in der Kantine des Deutschen Theaters Berlin mit Rolf Ludwig. Das vielgerühmte Licht der Welt erblicke ich als Sonntagskind am 28. Juli 1925 in Stockholm. Legitim werde ich sozusagen auf den letzten Drücker, den die Eheurkunde meiner Eltern ist, Ende April datiert. Da hat es dann der Flügen Emmy Martens, meiner Mutter, endlich geschafft, den Richard Hermann Heinrich Ludewig, ich betone das Ludewig, aufs entsprechende Amt zu buxieren, um ihn dann das Ja-Wort abzutrotzen. So komme ich denn auch als ein Ludewig auf die Welt, Ludewig mit E, denn mein Vater ist der Meinung, dass ein Vorname kein Nachname sein könne. Und in Schweden nimmt man das alles wohl nicht so genau. Ich habe später enorme Mühe, dieses hinzugeschummelte E wieder loszuwerden. Vater betreibt damals unter ihm anrüchigen Hafenviertel von Stockholm eine kleine Pension mit Restaurationsbetrieb. Er ist zwar Inhaber des Etablissements, aber er zapft am Bierhahn sozusagen in höherem Klassenauftrag und für eine gute Sache, wie man später mal die gerechteste Sache der Welt nennen sollte. Bezahlt wird die Kneipenmiete von der Dresdner Kommunistischen Partei Deutschlands, die den nicht eingeschriebenen Genossen Ludewig in geheimer Mission nach Skandinavien entsandt hat. Die Anwohner des Quartiers, Nutten, Zuhälter, Dockarbeiter, kleine Kaufleute, Fischhändler, ahnen nicht, dass der untersetzte, kurzbeinige Deutsche nur als Gastwirt getarnt ist. Er hat einen schwedischen Koch engagiert, versucht es gesellig mit den Kneipenbesuchern umzugehen und ist im Übrigen sein einziger bester Gast. Was Vater in seinen ersten Schwedenjahren in Stockholm erledigte, habe ich nie erfahren. Es ging wohl um Geld, das über die Inflationsjahre gerettet werden sollte. Irgendwelche Kontakte knüpfte er jedenfalls, schließlich auch bedeutende Bekanntschaften machte er. Fast 30 Jahre später, ich bin schon am Berliner Metropoltheater engagiert, tauche ich mal überraschend bei den Eltern in Leuben auf. Da macht Mutter ein enorm wichtiges Gesicht, um Gottes Willen, Besuch. Sie schiebt mich ins Wohnzimmer, der Raum ist völlig verqualmt. Und als sich meine Augen an den Rauch gewöhnt haben, erblicke ich im Nebel und auf unserem Sofa Herbert Wehner. Ein alter Bekannter brubbelt meinen Vater. Also da kam die Verbindung in Dresden, Herbert Wehner war Dresdner. Das nur für die, die nicht wissen, wer Herbert Wehner war. Je näher das Jahr 1930 jedoch rückt, desto mehr verändert sich das Äußere der Logiergäste unserer Familienpension. Die Herren und Ehepaare werden eleganter, die tragen feine Tuchanzüge, pelzbesetzte Mäntel, Schmuck und bildreiche Familiennamen wie Rosenzweig, Goldstein oder Mandelstamm. In Vaters Haftnamen Fremdenzimmer warten sie auf ihre Schiffspassage nach Übersee. Manchmal auch auf schwedische Reisepässe. Die waren natürlich gefälscht. Ich liebe, und kosteten viel Geld, ich liebe die Amerika-Reisenden alle sehr. Sie haben alle dicke Brieftaschen, zahlen reichlich Trinkgelder und schenken mir Bonbons. Abends, wenn sie mit Vater ordentlich einen gekümmelt haben, sagen sie, Richard, hol mal deinen Kleinen. Wir wollen jetzt das 6-Tage-Rennen sehen. Dann stellte mein Vater mein Dreirad auf den Billardtisch, setzte mich mit meinem kurzen Nachthemd da drauf und ich drehte dann in der Bande mehrere Runden ohne det zu kennen. Das kam ja später. Meine blonde, fröhliche Mutter lachte dazu beim Servieren. Dann nahmen die netten Onkels mich dann an die Hand und gehen mit mir zum Schokoladenautomaten. Wieder eine Leere, sich abstrampeln, bringt was ein. Der Kalender zeigt das Jahr 1929, dass die Pension eine Art Durchgangsquartier für vorausschauende Juden ist, die in Deutschland bereits zu diesem Zeitpunkt die braune Macht heraufdämmern sahen, erfahre ich erst Jahrzehnte später. Merkur muss nicht gerade als Pat an Vaters Wiege gestanden haben. Als Gewerbetreibender ist er gelinde gesagt unbegabt. Ohne die freundliche, leicht kokette Aura meiner umsichtigen und ziemlich hübschen Mutter wäre die Gastwirtschaft wohl noch rascher im Ruin geendet. Ich fahre dann viel später mit dem Deutschen Theater und der Volksbühne dreimal zu Gastspielen nach Skandinavien. Bin auch unten am Hafen gewesen, das Viertel jetzt ein bisschen zähnenträchtig. Zwei Häuser von unserem entfernt wohnte der weltbekannte Autor Peter Weiß. Das kleine Hotel steht noch, hat noch immer unten einen Schankraum. Die leichten Mädchen hinterm Pausenkaffeetop und die schweren Jungs am Stehtisch. Ich habe nichts wiedererkannt. Der Wirt war nur mäßig interessiert an meiner Hafenkneipenkindheit. Bin eben kein Olla Schwede, ich bin eben Olla Sachse. Meine früheste Kindheitserinnerung ist die Schiffsüberfahrt 30 nach Hamburg. Wir kehren nach Deutschland zurück. Eine junge Frau, ein im Parteiauftrag gescheiterter Gastwirt und ein schwedisch plappernder und greinender Bengel nebst Koffer, Seesack, ebenholzschwarzem Mobiliar und einer altrosafarbenen Knuddeldecke, Fine Filten, eben die kleine Fine Filten genannt. Das nur als... Das ist so ein Überblick, dann muss ich springen und muss, wie ich nun eigentlich zum Theater gekommen bin. Und das ist ein reiner Zufall. In der heutigen Zeit wäre ich Berufsfußballer geworden, denn ich habe meine Jugend auf dem Fußballplatz verbracht. Die Eltern sprachen Schwedisch. Und wenn die Eltern Schwedisch sprechen und es mich nicht lehrten, hat man ja kein Interesse, zu Hause zu werden. Da geht man raus. Also war ich Schularbeiten, flüchtig und dann Fußballplatz. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet, vorher aber noch einen Beruf erlernt. Aber ich geriet dann in Gefangenschaft, den Krieg lasse ich auch weg. Da habe ich zu viel Borchert gelesen und er hat auch in mir ein Trauma hinterlassen, was auch mit dem Alikohol zu tun hat, den ich ja reichlich zu mir genommen habe. Das Waschbrett, das die Welt bedeutet. 3000 Mann und kein OKW-Reich mehr und kein Befehl mehr. Januar 1945. Sie haben die Kriegsgefangenen im Lodge Moor Camp 17 bei Sheffield in Cages, sogenannte Käfige, gesteckt. Auch ich bin ein Prisoner of War, ein POA. Sie wissen nicht, wohin mit mir. Ich bin nur Gefreiter, ein degradierter Leutnant der Luftwaffe, ein Aufmüpfiger, einer, der Hitler Widerstand leistete, ein Befehlsverweigerer, einfach nur ein Feigling. Die Engländer sind fair. Ich werde mit einem Automobil in das Offizierslager Cage 1 gefahren. Die Engländer erkennen meine Degradierung nicht an. Träume ich, da laufen sie alle in voller Montur rum, mit all ihrem Lametta, den Ritterkreuzen und Ehrenspangen, vor allem Offiziere von U-Booten. Kalois, ein Luftwaffenoberleutnant, tritt an mich heran. Stehen Sie aber stramm! Ich reise mich zusammen, muss ich hier schon wieder im Gefangenenlager Gehorsam zeigen. Der zeigt auf meinen gefreiten Winkel, was ist denn das? Das ist Feigheit vom Feind, Herr Oberleutnant, sagte ich. Da spuckt der feine Herr mir ins Gesicht. Cage 1, ja, kann man nur sagen, ein Käfig voller Narren. Der Lagerkommandant, der englische Major Philipp Rosenthal, ein deutscher Jude, emigrierter Besitzer der gleichnamigen Porzellanmanufaktur, blättert mein Soldbuch durch, dann sagt er, Theaterbaracke. Ich kriege einen Zettel, wie vom Wohnungsamt, und humple da los. Ich war noch etwas in Gips. In der Baracke kauern die Männer um einen kleinen Kanonenofen, auf dem Brot röstet. Rundherum 14 Doppelstockbetten. Ich mache meinen Mantel, grüße höflich, guten Tag. Bin hier eingewiesen, keine Reaktion. Ich stehe rum. Sie sehen, dass mein Bein noch in Gips ist. Das ist nicht sehr höflich. Keiner sagt was. Ich sage, mein Name ist Rolf Erik Ludewig. Ich bin wegen Befehlsverweigerung zum Gefreiten degradiert. Ich sag's gleich hier. Endlich bequemt sich ein älterer, ich bin Dr. Eckhard Hachfeld, auf ihr Bein, bis ihr Bein gesund ist, können Sie mein unteres Bett haben. Ich schlafe so lange oben. Er ist Lothringen geboren, hoffentlich vollgestimmt, als er Jurist in Erfurt gelandet hat, drei kleine Söhne, einer davon ist heute hier. Ich sage auch gleich wer, das ist der Volker Ludwig, der Chef vom Krippstheater in West-Berlin. Und die Söhne hat er, die anderen sind nicht hier, und er ist wie die anderen lange nicht in der Heimat gewesen. Ich bin ja zwischendurch mal auf Urlaub nach Dresden gefahren. Ich meine jetzt nicht aus der Gefangenschaft, sondern vorher. Das wär's eigentlich. Und nun hole ich aus und schwatze los. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie der Zauberkünstler Kassner in Dresden einen Elefanten verschwunden hat lassen und wie sich zwei Nutten meinetwegen auf dem Damenklo geprügelt haben und an den Haaren gerissen, alles mit Nü und Escher und Nü, guck mal. Und dann biegen die sich vor Lachen, denn dieser Dialekt muss was ungeheuer Komisches haben. Auch Walter Feigl, auch ein Doktorregisseur von der Wiener Burg, schüttelt den Kopf. Also mit diesem grauenvollen Sächsisch, Ludwig, was sollen wir denn mit Ihnen in den Räubern anfangen, die wir gerade probieren? Ich verstehe immer bloß Bahnhof und der Räuber, sage ich, wieso den Räuber? Sie sind in der Theaterbaracke, willkommen beim Waschbrett. So heißt jetzt das Lagerkabarett unter der Leitung seines Gründers, Dr. Elimar, das ist unser Kosename, Elimar Dr. Eckhard Hachfeld. Wir spielen in der Wäschebaracke Sonntagsmatineen für die POW, die nicht zum Gottesdienst gehen, und auch einige Abendvorstellungen zu Feiertagen. Lagerthemen und Konflikte werden satirisch aufgespießt, aber man schreckt auch vor Klassik nicht zurück. In der Baracke ist ein knappes Dutzend Profischauspieler untergebracht, Musiker, Bühnentechniker, Kostümbildner und Hachfeld. Und mit Hachfeld auch ein Autor. Meine erste Rolle wird der Kosinski aus Schillers Räubern. Gibt kein Textbuch. Die Dialoge hat Feigl aus dem Gedächtnis und nach Diktat der Mimen verfasst. Jeder hatte eine etwas andere Auffassung von dem Stück. Masken- und Bühnenbildner Adolf Mahnke, ein nicht unbedeutender Name, bastelt einen eindrucksvollen böhmischen Wald aus Drähten. Drähte und Rolf Werner, ein Freund von mir, der leider verstorben, bemalt das fantasievoll in die Prospekte. Ich habe einen kurzgeschorenen Schädel, so wie Jules Brünner Frisur, bekommen, eine Lockenperücke verpasst und habe mir den Schlachtruf, sind's diese? Ja, sie sind's, auf die Bühne zu schirmen. Das musste ich machen. Ich stürme wie wild geworden, das Publikum brüllt vor Freude. Ist das mein Durchbruch? Nee. Ich bin bloß mit der Perücke am Draht hängen geblieben. Da stehe ich da mit meiner Platte. Einen zweiten Erfolg erringe ich im Diener zweier Herren. Der Titel und der Name Carlo Goldoni sagen mir absolut nichts. Ich spiele den Silvio, den Sohn vom Dottore Lombardo, und ahne mit keiner Faser, dass dieser Herr Goldoni einer später einmal 10 Jahre meines Lebens bestimmen wird. Wir spielen wie die Teufel gegen die Langeweile und den Frust des Lagerlebens. 3000 Mann und keine Frau. Die Gefühle verwirren sich. Einer unserer Damendarsteller ist infolge einer realen Eifersucht damals brutal im Löschteich ertränkt worden. So weit ging das. Ich habe die Worte schwul oder Schwuchtel noch nie gehört oder gar Transvestit. Wir brauchen einen neuen Schauspieler, der in das zierliche Kostüm passt, meldet sich einer. Er heißt Klaus Kinski. Hat riesengroße Augen und ist von schmaler Gestalt und ein bisschen unheimlich. Rund 10 Jahre später, auf jeden Fall noch vor dem Mauerbau in Berlin, fahre ich mit Minchen Stahl, also Armin Müller-Stahl, zum Kudamm Richtung Steinplatz. Wir wollen uns den Film One Heart und eine Krone anschauen. Also mit der Hepburn und dem Gregory Peck. Ich sage, One Heart und eine Krone, Minchen heult auf, das geht nicht gut, das geht nicht gut, Rolf. An der Schaubühne steht eine Litfaßsäule mit einem Riesenplakat. Da ist in Bombenlettern etwa 2000 Punkt groß gedruckt. Das kann ich nur mündlich machen. Klaus Kinski liest François Villon. Das soll gerade gegenüber einem Hotel der Luxusklasse stattfinden. Ich sage zu Müller-Stahl München, den kenne ich. Erzählt keine Scheiße, sagt jetzt kommen hier lauter Bilder. Ich sage, wetten das? Das war also von mir, ja, wetten das, sage ich. Der Saal ist brechend voll. Natürlich kommt Kinski nicht um 21 Uhr und auch noch nicht um 9:30 Uhr. Alles hart aus. Und wie er dann kommt, in flatterndem, offenem Trenchcoat, mit wirrem Haar und irrem Blick. Er geht nicht durch den Mittelgang, nee, der läuft über die Tische. Ungestüm, Weingläser, Flaschen, Teller fliegen durch die Gegend. Villon Kinski. Die Leute sind aus dem Häuschen. Wir sitzen etwas versteckt in der Ecke. Mietzen hat den Kinski noch nicht spielen sehen. Er ist begeistert. Der Kerl liest grandios. Dem muss man einfach alles verzeihen. Ich habe später Wolf Biermann und Horst Rinder wie Jung sprechen hören. Sehr gut, aber an Kinski kommt nun mal leider keiner ran. Aber auch noch so kommt man nicht an ihn ran. Und überhaupt, er hielt sich ja. Na, sagt Müller-Stahl, was ist denn du nach der Vorstellung? Ich schaffe das, sage ich. Wir drängen uns nach vorn. Der Mime ist nach hinten verschwunden. Das gibt so eine Art Garderobe, vor der steht ein Cerberus. Ich sage, ich möchte zu Kinski, sage ich. Der stämmige Belt, der will niemanden sehen. Deshalb bestellen Sie ihm einen schönen Gruß von Ludwig aus dem Lodz-Schmurk-Camp. Der Bursche zieht die Brauen hoch aus dem Gefangenenlager. Hier steht ein Zeuge des Beginns seiner Karriere. Also, der Mann verschwindet und im Handumdrehen wird die Tür aufgerissen. Mensch, Rolf, wir liegen uns in den Armen. Der Kneipenzug fährt ab. Jetzt im Winter 45 spielt Kinski Rosalind Lind in Wie es euch gefällt. Im Repertoire haben wir auch Leseabende mit Texten von Rilke und Hesse und von Eckhard Hachfeld. Ich weiß damals schon, dass aus Elema, so wie ich ihn nennen durfte, mal was ganz Großes werden wird. Über Jahrzehnte verbindet mich eine enge Beziehung mit ihm, meinem 15 Jahre älteren väterlichen Freund. Wir haben uns bis zu seinem Tod 1994 nie aus den Augen verloren, nahmen gegenseitig Anteil an unseren Erfolgen. Hachfeld schrieb als Amadeus im Stern, verfasste Texte für die Lach- und Schießgesellschaft, für Hanne Wieder, Wolfgang Neuss, Kai und Lore Lorenz, Edith Hanke, Katja Epstein, auch Udo Jürgens. Aber mit Sahne, das stammt von Eckhard Hachfeld, aus seiner Feder. Nach Werner Fink, Deutschlands größter Kabaretttexter, meine ich. Neben dem Lager befindet sich ein Feindflugplatz der Engländer. Ich mache mal hier Schluss, weil ich hier in den Krieg übergehe, der mich nicht so interessiert. Und den kann man ja lesen. Das war nur, sonst wird es zu viel. Ich komme zum Theater. Ich bin also dann 47 aus Gefangenschaft gekommen. War erst nach Hamburg. Ich hatte ja einen Briefwechsel mit Wolfgang Borchert. Und dass ich heute noch Wolfgang Borchert lese, ist zumindest Theaterleuten bekannt. Ich kam also nach Dresden, das steht im Buch. Der Fenstersturz zu Dresden ist auch im Buch. Die Engagements in Dresden sind nicht so wichtig. Ich wollte nach Berlin, ich kam nach Berlin und war Buffo. Man muss mal wissen, ich war Fußballspieler und wer mich richtig beobachtet, ist, man sieht alle Fußballer. Ich habe nicht ganz so O-Beine wie der Dings, wie der, naja, der. Aber ich habe schon gewaltige O-Beine. Und das ist für einen Buffo natürlich tödlich. Und wenn er dann auch noch nicht so richtig so singen kann, wie, was weiß ich, wie Toriani oder dann, also ich war dritter Buffo. Aber da lernte mich Franz Kutschera, der war bereits am Theater am Schiffbauer Damm. Und auch in einer Vorstellung, das kann ich aber lesen, im Boccaccio hieß das Stück, Boccaccio, habe ich wieder eine kleine Rolle. Ich muss nur auf einem Fass herumklopfen. Das ist dieses Lied. Na gut, das musste ich mitsingen. Was ich aber da alles anstellte, ich mache das im wahrsten Sinne, im übertragenen Sinne des Wortes, ich mache sozusagen ein Riesenfass auf. Ich trommle, tanze mit dem Ding, hechte drüber, Der Tenor Willy Brandes ist stinksauer, eifersüchtig, brüllt mich an. Kein Mensch achtet auf meinen Gesang, meine glanzvolle, gottvolle Stimme. Wenn du auf dem Scheißfass rummachst, du zerklüpfst uns die ganze Arie. In einer der Vorstellungen sitzt Wolfgang Lankow. 2 Wochen später bekomme ich eine Einladung zum Vorsprechen am Deutschen Theater. Das ist ja alles wie verhext. Auch Franz Kutscherer kommt zu mir und sagt, du Wolf, der Fritz Wisten unter der Dramaturg Günter Ruschin, der Mann von der Steffi Spierer, die wollen dich da am Schiffbauerdamm mal sehen. Also wieder mal zwischen 2 Heuhaufen. Vorsichtshalber und um meine Entscheidungsfreudigkeit zu schärfen, kehre ich in eine Destille ein. Am nächsten Morgen wache ich dann mit einem schweren Kopf auf. Meine Beine entscheiden für mich das Theater. Und zwar am Schiffbauerdamm. Das ist näher. Im Hof steht ein kleiner Herr, das war Günter Ruschin. Ich sage, ich heiße Rolf Ludewig. Jetzt war ich ja schon Ludwig, das steht drin, wie das kam mit dem Ludwig. Ich soll hier vorsprechen. Ja, der Chef kommt gleich. Gehen Sie doch so lange in die Kantine. Hier sind wir, das ist nicht im Buch, hier sind wir an einem bösen Punkt angelangt. Das mit der Kantine ist Schicksal. Ich wollte nicht in die Kantine. Ich musste in der Kantine. Und eine Kantine ist keine Diätküche. Da ist ein Tresen. Also, der Chef kommt gleich, gehen Sie doch in die Kantine. Das ist es. Ich bin so in die Kantine geschickt worden. Der Nachdurst ist der beste Durst und ich lösche. Dann gehe ich auf die Bühne, an die Rampe. Ich bin ganz leicht angeheitert. In Gefangenschaft, sage ich, habe ich schon Theater gespielt. Da hatten wir einen, der wollte unbedingt Dichter werden. Der hat ein Stück geschrieben im Lager. Das heißt Der Vater, nicht von Strindberg. Und daraus will ich Ihnen etwas spielen. Ich bin der Sohn. Wie heißt der Dichter? Koslowski. Richard Koslowski. Das war gleich der Stunken und der Logen. Aber irgendein Name musste mir ja einfallen. Ich lasse mir einen Stuhl geben und beginne, mir einen Text zu überlegen. Da entsteht eine bedeutungsvolle Pause. Das finden die da unten schon großartig. Ich sage darauf, den Haupttext hat der Vater. Jetzt höre ich dann dem imaginären Vater zu. Und dann rufe ich ganz unvermittelt, nein! Nein und nochmal nein! Damit die merken, dass ich auch laut sein kann. Wieder eine Pause, sehr lange. Gut, gut, sagt Wisten. Das reicht. Wie hieß der Autor? Ich sage Krumbiegel. Engagiert. Der Schauspieler Rolf Ludwig las aus seiner Autobiografie Nüchtern betrachtet. Sie hörten eine Aufzeichnung der Buchpremiere vom 8. Oktober 1995 in der Kantine des Deutschen Theaters Berlin. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1995. Das am Anfang der Stunde gesendete Hörspiel mit Rolf Ludwig können Sie eine Woche lang auf unserer Internetseite nachhören unter mdrfigaro.de. Und mehr von und über Rolf Ludwig gibt es bei uns im Programm zum 90. Geburtstag des Schauspielers am kommenden Dienstag in einem MDR Figaro Spezial, eine Stunde lang von 18 bis 19 Uhr. Was erwartet Sie heute Abend hier bei uns noch im Programm? Da hätten wir zunächst nach den 19 Uhr Nachrichten das Chormagazin mit Grit Schulze. Um 19.30 Uhr folgt die Klassik Lounge und wie jeden Abend beginnt ab 20.05 Uhr bei uns wieder das ARD Radio Festival. Im Konzert sind wir heute bei den Musikfestspielen Saar zu Gast. Im zweiten Konzertteil dann ein Abstecher zu den Kammermusiktagen Mettlach. In unserer Feature-Reihe nachts um 22:30 treiben wir uns dann in einem Spätverkauf in Berlin-Neukölln herum. 23 Uhr nochmal Nachrichten und dann blenden wir uns ein in den Bayern 2 Nachtmix. Mehr dazu auf ARD